Meister. Habe gerne drauf gemacht, sich dabei kaputt gelacht und es dann nach vorn gebracht. Es war ein Denker namens Hegel, der sah sich täglich seinen Pegel, bis er einen Raum und Zeit vergaß und schon am Morgen Mittag saß. Große Männer, große Geister, war doch im Saufen große Meister. Haben gerne drauf gemacht, sich dabei kaputt gelacht und es dann noch vollgebracht. Es war ein Dichter namens Goethe, der goss sich gern was auf die Tröte, wenn andere seine Werke lasen. Ich hätte sich lieber alte Männer, große Geister, war auch im Saufen große Meister. Haben gerne drauf gemacht, sich dabei kaputt gelacht und es dann noch vollgebracht. Große Männer, große Geister, war doch im Saufen große Meister. Habe gerne drauf gemacht, sich dabei kaputt gelacht und es dann nach vollgebracht.